Willkommen! Dieses ist die dritte Geschichte der Herakles-Sage Herakles am Scheideweg. Herakles selbst verließ um die Zeit Hirten und Herden und begab sich in eine einsame Gegend, um darüber nachzudenken, welche Lebensbahn er einschlagen sollte. Als er so sinnend dasaß, sah er zwei Frauen von hoher Gestalt auf sich zukommen. Die eine zeigte in ihrem ganzen Wesen Anstand und Adel. Ihr Blick war bescheiden, ihre Haltung sittsam, fleckenlos weiß ihr Gewand. Die andere war wohlgenährt und von schwellender Fülle, das Weiß und Rot ihrer Haut durch Schminke gehoben, ihre Augen waren weit geöffnet und ihr Kleid so gewählt, dass ihre Reize so viel wie möglich durchschimmerten. Oft blickte sie nach ihrem eigenen Schatten. Als die beiden näher kamen, blieb die erste bei ihrem ruhigen Schritt, die zweite aber überholte sie, lief auf den Jüngling zu und redete ihn an. »Herakles, ich sehe, dass du unschlüssig bist, welchen Weg du durch das Leben einschlagen sollst. Wählst du mich zur Freundin, so werde ich dich die angenehmste Straße führen. Jede Unannehmlichkeit wirst du meiden. Du wirst die Früchte fremden Fleißes genießen und nichts auszuschlagen brauchen, was dir Gewinn bringen kann.« Als Herakles die lockenden Anerbieten hörte, fragte er verwundert, »Weib, wie ist dein Name?« »Meine Freunde«, antwortete sie, »nennen mich Glückseligkeit. Meine Feinde hingegen, die mich herabsetzen möchten, nennen mich die Liederlichkeit.« Mittlerweile war die andere Frau hinzugetreten. »Auch ich«, sagte sie, »komme zu dir, Herakles, denn ich kenne deine Eltern und deine Erziehung und ich hoffe, du wirst ein Meister im Guten und Großen werden. Wisse aber, dass von allem, was recht und wünschenswert ist, die Götter den Menschen nichts ohne Arbeit und Mühe gewähren. Möchtest du, dass die Griechen dich um deiner Tugend willen bewundern, so musst du des Landes Wohltäter werden. Willst du ernten, so musst du säen. Willst du siegen, so musst du die Kriegskunst erlernen. Willst du deinen Körper in der Gewalt haben, so musst du ihn durch Arbeit und Schweiß abhärten.« Hier fiel die Liederlichkeit in die Rede. »Siehst du wohl, lieber Herakles«, sprach sie, »was für einen langen, mühseligen Weg will dich die Nachbarin führen.« »Elende«, erwiderte die Tugend, »du issest, ehe dich hungert, du trinkst, ehe dich dürstet, kein Bett kann dir weich genug sein. Deine Freunde lässest du die Nacht durchprassen und den besten Teil des Tages verschlafen. Obwohl unsterblich, bist du von den Göttern verstoßen und von guten Menschen verachtet. An mir dagegen besitzen die Künstler eine willkommene Gehilfin. An mir die Hausväter eine treue Wächterin. An mir hat das Gesinde liebreichen Beistand. Speise, Trank und Schlaf schmecken den meinigen. Die Jungen freuen sich über den Beifall der Alten, die Älteren über die Ehrung der Jungen. Mit Vergnügen erinnern sie sich selbst an ihre früheren Handlungen und fühlen sich bei ihrem jetzigen Tun glücklich. Durch mich werden sie von den Göttern und von den Freunden geliebt, vom Vaterland geachtet. Zu solchem Leben, Jüngling, entschließe dich, und vor dir liegt das seligste Los.«